Da wusste ich wieder, dass ich mich auf seine Treue und auf seine Schlauheit verlassen konnte. Im Lager angekommen, erzählte Sam Hawkins den anderen von der bevorstehenden Hilfe der Kiowas. Natürlich herrschte Befriedigung über Sams Plan. Die Erwartung und die Ungeduld brannte mir unter den Nägeln. Wir aßen Abendbrot und warteten. Die Spannung wurde unerträglich. Sam war auf einem Erkundungsgang. Er hätte eigentlich längst zurück sein müssen. Lange nach Einbruch der Dunkelheit tauchte er wieder bei uns auf und meldete den Abzug der beiden Apachen-Kundschafter, die ihn Chuchuna vorausgesandt hatte. Jetzt mussten wir ihn bald selbst hier haben. Die Kiowas waren von Sam verständigt und warteten auf das Zeichen zum Eingreifen. Leg kein Holz mehr auf das Feuer. Es muss nur genug Glut bleiben, damit die Apachen es wieder anfachen können, um uns zu suchen. Wir müssen uns weit genug vom Feuer weg ins Dunkle legen, wenn ich mich nicht irre. Und jetzt benehmt euch recht unbefangen. Noch unbefangener? Wie lange kann das noch dauern? Mein guter Dick, eine halbe Stunde müssen wir wohl noch warten, ehe wir wissen können, ob sie uns gleich überfallen oder erst nach unserem Einschlafen. Unterhaltet euch doch so lange noch geistreich. Fällt euch natürlich schwerer als mir, wenn ich mich nicht irre. Hallo, Gentlemen. Guckt nicht so stier in die Gegend. Ein guter Beobachter merkt sonst gleich, dass ihr auf irgendetwas wartet. Na, Mr. Rettler, wie ist das Wertebefinden? Ungemütlich, was? Ach, ja, so auf seinen Tod zu warten. Ihr habt euren Skalp noch. Mir kann in der Beziehung ja nicht mehr viel passieren. Verdammter Schwätzer. Ich brauche eure Witze nicht. Ich bin müde und möchte schlafen. Gute Nacht zusammen. Kommt dort hinüber. Rettler, ihr auch. Gute Nacht. Freund, gut. Gute Nacht. Sam, wenn die beiden Häuptlinge wirklich geschont werden sollen, so dürfen wir keinen Kiowa an sie heranlassen. Ich nehme Winnetou auf mich. Ihr, Stone und Parker, macht euch an seinen Vater. Einverstanden? Einverstanden. Wie ihr wollt. Gut. Und von uns fällt kein Schuss. Müssen es auch so schaffen. Von den Kiowas auch nicht. Hat Tangua versprochen. Still jetzt. Sie sind fort, mein Vater. Kein Feuer machen, red Winnetou. Recht, mein Sohn. Wir geben sonst ein gutes Ziel. Meine Krieger mögen... Tatischa! Tatischa! Auf Sie, Freunde! Hierher, Leute! Hier, Winnetou! Hier, Shatterhand! Ah! Muss ich sagen, Winnetou. Winnetou, ich... Innerhalb weniger Minuten war der Kampf entschieden. Der Häuptling Inchuchuna lag gefesselt am Boden, wie sein Sohn Winnetou, den ich mit einem Fausthieb gegen die Schläfe kampfunfähig gemacht hatte. Kein einziger Apache war entkommen. Viele von ihnen waren verwundet, ebenso eine Anzahl Kiowas. Und leider hatte es auch auf beiden Seiten Tote gegeben, trotz Tanguas Versprechen. Die Gefangenen zu binden, war kein großes Kunststück gewesen. Auf einen Apachen kamen ja 4 Kiowas. Wir Weiße machten uns gleich daran, die verwundeten Apachen zu untersuchen und zu verbinden, sogar gegen den Willen Einzelner, die zu stolz waren, unsere Hilfe anzunehmen. Mit unserem Verbündeten hatten wir daraufhin eine Unterhaltung, die an meine Geduld große Anforderungen stellte. Diese Hunde von Apachen, alle kommen an Marterpfahl. Tangua irrt sich. Will das Bleichgesicht es verhindern? Ich denke schon. Winnetou und Inchuchuna zum Beispiel gehören mir, nicht dir. Hier, sieh her. Legt nur Hand an einen Apachen und eure Leiber werden sein wie diese Stelle, in der mein Messer steckt. Tangua hat gesprochen. Hau. Häuptling, ich... Ruhe, Sir, Ruhe. wird sich alles finden. Was sagt Weißer Mann? Dein Freund Sam Hawkins sagte, dass du ganz recht hast. Meine Krieger, die beiden Hundesöhne Winnetou und seinen Vater, dort an die Bäume binden werden. Tangua euch zeigen, dass alle ihm gehören. Siehst du nun, Sam, was du dir da für einen Verbündeten ausgesucht hast? Wird schwer sein, ihn wieder loszuwerden. Wenn wir ihm seinen Willen lassen, wird er uns gern ziehen sehen. Aber da wird nichts draus. Wenn ich mich nicht irre. Wir müssen nur abwarten, bis alles schläft. Dann werden zwei von uns die beiden Häuptlinge befreien. Es muss nur so geschehen, dass kein Verdacht auf uns fällt. Natürlich gehe ich mit. Natürlich geht ihr nicht mit. Ihr habt noch nicht genügend Übung im Anschleichen, Sir. Lasst mich eine Probe machen. Ich werde Tangua beschleichen, um zu sehen, ob er schläft. Wozu das? Wir müssen doch wissen, ob er sich zur Ruhe gelegt hat oder hinter unserem Rücken eine neue Teufelei ausheckt. Hm. Und wenn man euch entdeckt? Und dann habe ich mich nur überzeugen wollen, ob die Wachen ihre Schuldigkeit tun. Hm. Das geht. Aber ich flehe euch an, Sir, seid vorsichtig. Untersucht jeden Zoll erst dreimal, ehe ihr ihn einmal betretet. Macht mir keine Schande. Und beeilt euch.